was in Worten ich dir erzähle, wer ich bin und was ich mache, wie ich lebe. Wer bin ich denn? Bin ein Poet nur, was ich so mache, schreiben und wie ich lebe, lebe. In Armut bin ich fröhlich, prasse wie große Herren, die Liebe dabei ehren, für Träume und für Gebären und für den Lüfte Kastellen, beseelt von Millionären. Manchmal aus meinem Tresore steht ein Dickbier unglücklich, kamen kurz herein hier nun und meine täglich Träume, die schöne Träume meine, sofort entfliehen nun. Doch der Verlust schmerzt mein Herz nicht. Sie mich nun kennen.